Sie hören jetzt einen Vortrag samt anschließender Diskussion, der auf einem gemeinsam veranstalteten Symposium der Pierre-Ramus-Gesellschaft und der Max-Stirner-Gesellschaft im September dieses Jahres in Wien gehalten wurde. Das Thema des Vortrages ist Moralkritik und Antimoralismus am Beispiel Stirners und Nietzsches. Als Einleitung möchte ich ein bisschen was zu Nietzsche und Stirner erzählen. Ich kenne mich nämlich beim Nietzsche aus, beim Stirner weniger. Und habe deshalb im Rahmen der Vorbereitung für diesen Vortrag einiges durchgelesen und viel am Internet herumgesurft, um zumindest die schlimmsten Informationsdefizite zu beseitigen. Und dabei bin ich unter anderem auf die Publikationen eines gewissen Bernd Lasker gestoßen. Den Anwesenden von der Max-Stirner-Gesellschaft wird er ein Begriff sein. Aber für den Rest des Publikums erzähle ich einmal, worum es dem Herrn geht. Zunächst einmal zur Entstehungsgeschichte des Einzigen. Die preußische Zensur war weniger streng als die österreichische, wo alle Druckprodukte der Vorzensur unterlagen. In Preußen waren Druckschriften nur bis zu einem bestimmten Umfang zensurpflichtig. Die preußische Regierung hielt also dickere Bücher für relativ harmlos, weil wer liest die schon? Stirner achtete also darauf, dass er diesen zensurpflichtigen Umfang überschritt. Der einzige erschien, wurde beanstandet und nachträglich von der Zensur beschlagnahmt, dann doch wieder freigegeben. Das Buch wirbelte also bei seinem Erscheinen und noch nachher eine Zeit lang einigen Staub auf. Dann kam die Revolution von 1848 und später die Reaktion, in der solche Bücher nicht wieder aufgelegt wurden. Stirner geriet ein Stück weit in Vergessenheit. Der einzige erlebte 1882 eine Neuauflage, die war aber eher ein Flop. Der Lasker hat nun Folgendes untersucht und daraus seine Schlüsse gezogen, denen man sich anschließen kann oder nicht. Er meint, Nietzsche hätte in jungen Jahren über einen Vater eines Studienkollegen, der Stirner noch gekannt hat, Bekanntschaft mit dessen Gedanken gemacht und sei darüber in eine Krise geraten und hätte sich sein Leben lang daran abgearbeitet. Gut, das kann man übernehmen oder anzweifeln. Was er jedenfalls für diese These ins Feld führt, sind folgende Fakten. Da hat es nämlich einen Modephilosophen gegeben, der hat irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts ein Buch herausgegeben, die Philosophie des Unbewussten, Eduard von Hartmann. Kennt kein Mensch mehr heute. Ja, du, na du, das ist klar, dass du den kennst. Aber der war halt damals ziemlich in Mode. Und der geht auf diesem 700 Seiten Konvolut auf ein paar Seiten sehr verächtlich auf den Stirner seinen einzigen ein. Dann hat der Nietzsche, 1872 glaube ich, die zweite unzeitgemäße Betrachtung herausgegeben vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Und da geht er im 9. Kapitel, greift er den Hartmann an, macht sich ein bisschen über ihn lustig, meint also, das ist ein kleines Kaliber und er tut aber da besprechen von diesem langen Werk nur die paar Seiten, wo es um den Stirner geht. Der Hartmann hat dann auf diese Schrift nicht reagiert, weil er war ja damals ein Star und der Nietzsche ein Nobody und der wollte wahrscheinlich nicht ihm, wie soll man sagen, Bekanntheit verschaffen, dadurch, dass er sozusagen diesen kleine Figur da irgendwie durch eine Debatte aufwertet. Dann ist der Nietzsche narrisch worden, also in geistige Umnachtung verfallen und gleichzeitig tragischerweise erstmals so richtig in Mode gekommen. Und da ist dieser Hartmann, diese miese Sau, in dem Augenblick, wo sich der Nietzsche nicht mehr wehren konnte, aufgetreten und hat gesagt, macht es nicht so einen Hype um den Nietzsche, der hat eh alles vom Stirner abgeschrieben. Und da haben dann ein paar, weil der Stirner eben einen schlechten Ruf gehabt hat, irgendwie der Einzige, haben ein paar Schüler von Nietzsche gemeint, um ihren Idol gegen diesen Anwurf zu schützen, müssen sie den Einzigen einmal herausgeben, damit man überhaupt weiß, mit was für einem nichtswürdigen Werk Nietzsches Schriften verglichen werden. Und das hat erst die Stirner Renaissance der Jahrhundertwende diese neue Ausgabe hervorgerufen. Also das war nur die Einleitung über den rezeptionsgeschichtlichen Zusammenhang. Ich will aber auch die inhaltlichen Gemeinsamkeiten von den beiden herausstreichen. Also mir ist das eigentlich gleich die Frage, hat der eine was vom anderen abgeschrieben, sondern wie denken sie überhaupt? Der Stirner und der Nietzsche stellen gleichermaßen fest, die Philosophie ist hauptsächlich Moralphilosophie und diese ist säkularisierte Religion. Der Stirner schreibt, das Jenseits außer uns ist allerdings weggefegt und das große Unternehmen der Aufklärer vollbracht. Allein das Jenseits in uns ist ein neuer Himmel geworden und ruft uns zu erneuten Himmelstürmen auf. Der Nietzsche schreibt: Allmählich hat sich mir herausgestellt, dass die moralischen oder unmoralischen Absichten in jeder Philosophie den eigentlichen Lebenskeim ausmachten, aus dem jedes Mal die ganze Pflanze gewachsen ist. In der Tat, man tut gut und klug zur Erklärung davon, wie eigentlich die entlegensten metaphysischen Behauptungen eines Philosophen zustande gekommen sind, sich immer zuerst zu fragen, auf welche Moral will es oder will er hinaus? Ich glaube demgemäß nicht, dass ein Trieb zur Erkenntnis der Vater der Philosophie ist, sondern dass sich ein anderer Trieb, hier wie sonst der Erkenntnis und der Verkenntnis, nur wie eines Werkzeuges bedient hat. Ein weiteres Zitat von Nietzsche: Ihr feinerer Ehrgeiz möchte gar zu gerne sich glauben machen, dass ihre Seelen Ausnahmen seien, nicht dialektische und vernünftige Wesen, sondern nun zum Beispiel intuitive Wesen, begabt mit dem inneren Sinn oder mit der intellektuellen Anschauung. Das treibt nun auch Philosophie. Ich fürchte, sie merken eines Tages, dass sie sich vergriffen haben. Das, was sie suchen, ist Religion. Was beide an diesem Umstand stört, ist, dass die Moral, die Religion, das Abstandnehmen vom eigenen Interesse fordert. Es werden sich lauter vermeintlich gute Gründe ausgedacht, warum man das nicht tun soll, was einem angenehm ist, sondern sich gleich nach anderen, höheren Werten richten soll. So schreibt der Schirner eben: Was soll nicht alles meine Sache sein? Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit, ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes, endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Der Ausgangspunkt der beiden ist also, wenn man es einmal gutwillig auffasst, der, dass sie feststellen, den Leuten wird ein Moralkodex oder ein System der Moral nahegelegt, das darin besteht, dass sie ihr eigenes Interesse, sei es materieller oder psychischer Natur, hintanstellen. Statt sich um die eigenen Belange zu kümmern, soll man sich an höheren Werten orientieren. Und diesbezüglich gab es im 19. Jahrhundert tatsächlich einen Fortschritt seit den dunklen Zeiten des Mittelalters. Nicht wegen Gott und Jenseits soll man heute brav sein, sondern wegen anderer fraglos guter Werte. Menschheit und Menschlichkeit, heute modern heißt das Menschenrechte, wer ist denn schon nicht für die Menschenrechte? Gemeinschaft, Solidarität, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Ich will jetzt einmal einen kleinen Exkurs machen in die Philosophiegeschichte, damit man versteht, was Stirners und Nietzsches Standpunkten vorausgeht, auf was für eine Art von Diskussion sich die beiden stützen und was sie eigentlich angreifen. Die Moralphilosophie ist eine jüngere Erscheinung in der Philosophie. Sie entsteht als Reaktion auf die Aufklärung, als Angriff auf das Prinzip des Glaubens. Wenn die Menschen jetzt nicht mehr aus Angst vor den ewigen Höllenqualen brav und folgsam sind, wie lässt sich dann noch Gehorsam, Militär- und Frondienste und so weiter aufrechterhalten? So ungefähr haben sich verantwortungsvolle Geister gedacht und sich daran gemacht, sich sehr komplizierte Systeme und Argumentationsketten auszudenken, nach denen doch am Ende der Mensch am besten fährt, wenn er sich möglichst selbstlos aufführt. Der diese Art von Philosophie perfektioniert hat, war Immanuel Kant. Er hat festgelegt, was moralisch ist, anständig also, gesellschaftlich verantwortungsvoll, würde man vielleicht heute sagen, das ist selbstlos. Und was aus Interesse geschieht, das ist nicht moralisch, das gehört sich sozusagen nicht. Wenn also jemand am Markt im Basar richtig herausgibt und ordentliche Ware feilbietet, so ist das dann moralisch, wenn er das aus Anstand und Überzeugung macht. Macht das jedoch, um sich wenn anderen als Kunden zu halten, damit er morgen auch wieder kommt, oder um über Mundpropaganda zu noch mehr Kunden zu kommen, so ist das nicht moralisch, sondern ganz niedrig berechnend. Und bei Kant gibt es kein Problem anzuerkennen. Ja, der Eigennutz, der tut dem Individuum schon gut, aber der Gesellschaft, so wie sie beschaffen ist, die ginge darüber den Bach hinunter. Also muss der Eigennutz zurückgedrängt werden. Diese Trennung von Kant in zwei Arten von Motivationen, aus Interesse und aus Moral, hat dann zwei Verlängerungen gefunden. Das eine war der Hegel, mit dessen Gedankenwelt Stirner sehr vertraut war. Hegel hat gemeint, die Lösung dieses Dilemmas zwischen dem Interesse und seiner Beschränkung liege in der Vernunft. Den Menschen sei es gegeben, die Welt zu begreifen und nach seinem Willen zu gestalten. Und damit lösen sich alle theoretischen Widersprüche und praktischen Gegensätze auf. Alle Zurücksetzung, die der individuelle Wille erfährt, liegt für Hegel in einem noch nicht begriffen haben, einer Unvollkommenheit in der Herausbildung des Verstandes, weshalb sich jemand in seiner selbstischen Vereinzelung unglücklich macht und an seinen kleinlichen, endlichen Zwecken verzweifelt. Die andere Verlängerung war die vom Schopenhauer, der zunächst den Nietzsche sehr beeinflusst hat. Schopenhauer hat diesen moralphilosophischen Gegensatz zwischen Wollen und Sollen zu einem allgemein menschlichen Problem uminterpretiert und hat gemeint, es sei ein Gegensatz zwischen Leben, Genießen einerseits und Denken andererseits. Weswegen er dann auch über Säulenheilige reflektiert hat, die eben dem Genuss entsagt haben, um sich ganz der Spiritualität zu widmen. Schopenhauer war sehr für die Moral, die braucht es unbedingt, hat er gemeint, aber die Menschen sind zu schwach dafür. Sie schaffen es gar nicht, wirklich moralisch zu sein, weil sie die Kraft zur Entsagung nicht aufbringen. Bei all diesen Gedankengebäuden, wohlbemerkt, geht es nicht um eine Untersuchung der wirklichen Moral, die die Leute praktizieren und nach den Gründen dafür, sondern es geht um ideale Moralkonstrukte, die das Funktionieren der Gemeinschaft garantieren sollen. Man redet immer im Konjunktiv. Es geht um etwas, was noch nicht ist oder noch nicht ist, aber sein sollte. Und in diese Debatte der Moralarchitekten mischen sich unsere beiden Antimoralisten jetzt ein und empören sich über die Zurückweisung des Interesses. Sie fordern sozusagen ein Recht auf Egoismus. Es geht ihnen nicht um irgendein konkretes Anliegen, das zurückgewiesen wird. Man möchte zum Beispiel ein Haus kaufen, hat aber die Kohle nicht dafür. Oder man verschaut sich in eine schöne Frau, die ist aber leider schon unter der Haube und daher nicht zu haben. Sondern es geht in das Beharren darauf, sich doch einem jeden Bedürfnis, das einen sozusagen befällt, hingeben zu dürfen. Heraus kommt dabei ein sehr leeres Ich bin ich. Und für dieses Recht, doch auf sein Selbst beharren zu dürfen, werden geistige Verrenkungen gemacht, die denen der Moralanhänger, der Endselbster, um nichts nachstehen. Der Stirner schreibt: Ich meinerseits gehe von einer Voraussetzung aus, indem ich mich voraussetze. Aber meine Voraussetzung ringt nicht nach ihrer Vollendung, wie der nach seiner Vollendung ringende Mensch, sondern dient mir nur dazu, sie zu genießen und zu verzehren. Ich zehre gerade an meiner Voraussetzung allein und bin nur, indem ich sie verzehre. Darum ist aber jene Voraussetzung gar keine, denn da ich der Einzige bin, so weiß ich nichts von der Zweiheit eines voraussetzenden und vorausgesetzten Ichs, eines unvollkommenen und vollkommenen Ichs oder Menschen, sondern, dass ich mich verzehre, heißt nur, dass ich bin. Ich setze mich nicht voraus, weil ich mich jeden Augenblick überhaupt erst setze oder schaffe und nur dadurch ich bin, dass ich nicht vorausgesetzt, sondern gesetzt bin und wiederum nur in dem Moment gesetzt, wo ich mich setze. Das heißt, ich bin Schöpfer und Geschöpf in einem. Der Nietzsche schreibt ähnlich, muss man dem Herrn Lasker wieder recht geben, im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint. Versteht ihr diesen Gegensatz? Und dass euer Mitleid dem Geschöpf im Menschen gilt, dem, was geformt, gebrochen, geschmiedet, gerissen, gebrannt, geglüht, geläutert werden muss. Ich gibt es Kategorie leider sehr wenig her, wie man ja auch den beiden obigen Zitaten entnehmen kann. Ich bin mir vorausgesetzt und verzehre mich. Irgendwie erscheint das weder praktikabel noch vergnüglich. Das Programm des Egoismus will das verletzte, zurückgesetzte Interesse restaurieren. Heraus kommt aber ein leeres Kreisen um sich selbst oder sogar eine Art von Selbstquälerei. Zu dem Begriff des Ich zitiere ich einmal den Hegel. Der hat das sehr schön hingesagt, dass das ein Begriff ist, bei dem man sich nicht lang aufhalten sollte, weil dabei nichts herauskommt. Wenn ich sage, so meine ich mich als diese einzelne, durchaus bestimmte Person. In der Tat sage ich jedoch dadurch nichts Besonderes von mir aus. Ich ist auch jeder andere. Und indem ich mich als ich bezeichne, so meine ich zwar mich, diesen Einzelnen, spreche jedoch zugleich ein vollkommenes Allgemeines aus. Ich ist das reine Für-sich-Sein, worin alles Besondere negiert und aufgehoben ist, dieses letzte, einfache und reine des Bewusstseins. Um dieses etwas dürftige Ich und das Beharren auf demselben doch irgendwie gut ausschauen zu lassen, wird es zu einem ziemlichen Ballon aufgeblasen. Alles, was ich tut, ist gut. Also jede Handlung erhält dadurch einen Glorienschein, dass sie wirklich selbst gewählt wurde und nicht am Ende durch Gehorsam oder Unterwerfung unter ein Ideal stattfindet. Schließlich kommen ausgerechnet solche Handlungen und Gelüste als Beispiel des Egoismus daher, bei denen beim besten Willen kein Vorteil oder Genuss feststellbar ist, wie beim Stirner das Duell. Zwei Menschen, die beide darüber einig sind, dass sie ihr Leben für eine Sache, gleich viel welche, einsetzen wollen, sollen dies nicht dürfen, weil es der Staat nicht haben will. Er setzt eine Strafe darauf. Wo bleibt da die Freiheit der Selbstbestimmung? Man meint fast, hier macht er sich über seinen eigenen Standpunkt lustig. Also gibt zu, dass die Selbstbestimmung gar nicht so toll ist. Aber leider nein, er meint es ernst. Und es wird sogar das Duell als solches falsch besprochen. Der Stirner schummelt. Gegen sein besseres Wissen sagt er, sie setzen ihr Leben für eine Sache gleich viel welche ein, wo er doch genau weiß, dass es bei einem Duell um Ehre geht und um sonst nichts. Würde er das jedoch zugeben, also auch so hinschreiben, so wäre der ganze Beweiszweck futsch, weil Ehre ist doch zunächst von ihm als etwas Heiliges bestimmt. Also als etwas Unichiges, Unselbstisches. Er müsste zugeben, dass wegen etwas Höherem als dem normalen Strafgesetz gegen dieses verstoßen wird und überhaupt nicht aus Eigennutz. Aber da er den Egoismus rein negativ bestimmt, als Verstoß gegen Normen, so stilisiert er auch den Verbrecher zu einem Beispiel für Egoismus, eben nur deshalb, weil er gegen das Gesetz, also das Allgemeine, das Höhere, verstößt. Dabei wird der Verbrecher aus verschiedensten Motiven zu einem solchen und manche davon sind hochmoralisch. Aber keiner geht eigentlich so vor, dass er sagt, ich mache das deswegen, weil ich das Gesetz brechen will. Auch Nietzsche zeichnet ein Bild seiner egoistischen Helden, das eigentlich nichts anderes ist als das von der Moralphilosophie entworfene verzerrte Menschenbild des Wolfes, der nur durch Unterordnung und Selbstbeschränkung überleben kann. Dagegen sagt Nietzsche, wenn er schon ein Wolf ist, so muss man ihm seine Natur lassen. Die soll er doch ausleben dürfen. Sie treten in die Unschuld des Raubtiergewissens zurück, als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schädigung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle, nach Beute und Sieglüstern schweifende blonde Bestie nicht zu verkennen. Diese Kühnheit vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie sie sich äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmungen, ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sittlichkeit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Sieges und der Grausamkeit. Es bleibt also bei der Huldigung gegenüber dem Ich nur das etwas bescheidene Programm übrig, möglichst viele Gegensätze auszutreiben mit allen Mitteln und ja nicht christlich die andere Wange hinzuhalten, sondern jede Watschen zurückzugeben. Dennoch sind weder Nietzsche noch Stirner als besondere Raufbolde oder Gewalttäter aufgefallen. Es geht ja nur darum, dass man könnte, wenn man wollte, dass man sich von niemandem was sagen lässt, von niemandem beschränken lässt. In ihrem Beharren auf dem, dass man sich es doch selbst aussuchen soll, was man macht und will, und dann ist alles in Ordnung, landen sie beide leider wieder bei der ganz gewöhnlichen Moral, die den Verzicht als etwas Gutes, wenn Selbstgewähltes, hinstellt. Der Nietzsche schreibt, Etwas wollen, nach etwas streben, einen Zweck, einen Wunsch im Auge haben, das kenne ich alles nicht aus Erfahrung. Ich will nicht im Geringsten, dass etwas anders wird, als es ist. Ich selber will nicht anders werden. Aber so habe ich immer gelebt. Ich habe keinen Wunsch gehabt. Der Stirner schreibt als Konsequenz des einzigen eigentlich als letzte Folgerung: Eigner bin ich meiner Gewalt. Und ich bin es dann, wenn ich mich als Einzigen weiß. Im Einzigen kehrt selbst der Eigner in sein schöpferisches Nichts zurück, aus welchem er geboren wird. Jedes höhere Wesen über mir, sei es Gott, sei es der Mensch, schwächt das Gefühl meiner Einzigkeit und erbleicht erst vor der Sonne dieses Bewusstseins. Stelle ich auf mich, den Einzigen, meine Sache, dann steht sie auf dem Vergänglichen, dem sterblichen Schöpfer seiner, der sich selbst verzehrt, und ich darf sagen, ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Das ist der Endpunkt von Stirners und auch Nietzsches Kritik an Moral und Idealismus. Das Ich, der Egoismus, der der Moral entgegengesetzt wird, entpuppt sich als leere Hülle. Nichts zu wollen, das ist wahrer Egoismus. Weil alles, was das Individuum sich als Ziel setzen könnte, ist bereits durch Moral verseucht oder es hat einen zu allgemeinen und deswegen das individuelle Ich negierenden Charakter. Durch ihr Hin und Her in dem moralphilosophischen Gegensatz entgeht beiden das Wesen der normalen, gewöhnlichen Moral, so wie sie von den modernen Staatsbürgern praktiziert wird. Dort sind nämlich immer beide Seiten vorhanden, der Eigennutz und der Verzicht. Und der Ausgangspunkt, die Grundlage dafür ist nicht, wie Nietzsche und Stirner meinen, individuell moralischer oder religiöser Natur, sondern hat handfeste materielle Grundlagen. Die bürgerliche Moral ist die Begleitmusik derjenigen Veranstaltung, die Konkurrenz heißt. Um sich gegen andere durchzusetzen, geht der moderne Bürger berechnend vor und überlegt, wie er am besten zu seinem Ziel kommt. Auf jeden Fall mit einer gehörigen Portion Heuchelei. Nietzsche war einmal nahe daran, draufzukommen, dass zur Moral diese beiden Seiten gehören. Dass die Forderung nach Verzicht bei den anderen einem Interesse entspringt, dass man sich selbst sichern will. Das Lob des selbstlosen, aufopfernden, tugendhaften. Dieses Lob ist jedenfalls nicht aus dem Geiste der Selbstlosigkeit entsprungen. Der Nächste lobt die Selbstlosigkeit, weil er durch sie Vorteile hat. Hiermit ist der Grundwiderspruch jener Moral angedeutet, welche gerade jetzt sehr in Ehren steht. Die Motive zu dieser Moral stehen im Gegensatz zu ihrem Prinzip. Das, womit sich diese Moral beweisen will, widerlegt sie aus ihrem Kriterium des Moralischen. Sobald der Nächste oder die Gesellschaft den Altruismus um des Nutzens Willens anempfiehlt, wird der gerade entgegengesetzte Satz, du sollst den Vorteil auch auf Unkosten aller anderen suchen, zur Anwendung gebracht. Also in einem Atem ein Du sollst und Du sollst nicht gepredigt. Er ist jedoch leider dieser Einsicht nicht weiter nachgegangen. Ebenso wie Stirner fasst er die Konkurrenz als etwas rein Ideelles auf, indem sich die stärkeren Charaktere gegen die schwächeren durchsetzen. So, bitte. Also ich habe erstmal gleich drei Anmerkungen, Frau Gart. Erstmal, du hast in der Einleitung Lasker zitiert. Mhm. Lasker vertritt die gleiche These wie Mackay. Es geht um John Henry Mackay, den Biografen Stirners, der sich als erster der Person und dem Werk Stirners, der ja auch andere Dinge als den einzigen verfasst hat, gewidmet hat. Mackay war eine Zeit lang mit dem späteren Theosophen Rudolf Steiner befreundet und gab mit ihm die Schrift »Sind Anarchisten Mörder?« heraus, eine Verteidigung des individualistischen Anarchismus. Mackay suchte Kontakt zu Personen, die Stirner gekannt hatten, machte mit ihnen Interviews und versuchte, die anderen Publikationen Stirners zu finden und zu sammeln. Da er gegen Ende seines Lebens verarmte, verkaufte er 1925 sein Archiv mit den Materialien zu Stirner und zum Individualanarchismus an das damalige Marx-Engels-Institut in Moskau, dessen Bestand an das heutige russische Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte übergeben wurde. Mackay hat damals ja Stirner wiederentdeckt angeblich, das war eine Selbststilisierung. Es ist Blödsinn, dass zwischen 1849 und der Erstauflage es keine Stirner-Rezeption gab oder keine wirkliche Auseinandersetzung mit Stirner. Es war zum Beispiel Albert Lange, der die kurze Geschichte des Materialismus geschrieben hat. Es handelt sich um Friedrich Albert Lange, 1828 bis 1875. Einen deutschen Philosophen, Ökonomen und Sozialisten, der auch eine Zeit lang Mitglied der Ersten Internationale war. Neben zahlreichen Zeitungsartikeln zu sozialen und ökonomischen Fragen veröffentlichte er 1865 die Schrift »Die Arbeiterfrage« und im Jahr darauf sein Hauptwerk »Die Geschichte des Materialismus«, in dem er sich, eher ablehnend, auch mit Stirner auseinandersetzt. Ja, die Geschichte des Materialismus, wie es heißt, was ja Nietzsche sehr beeinflusst hat, wo zum Beispiel ein Abschnitt über Stirner sich findet, das ist 1864 erschienen, wahrscheinlich auch die Schrift, über die Nietzsche überhaupt mit Stirner in Verbindung kam, weil der letzte Satz in dem Abschnitt über Stirner ist, Stirner ist die negative Seite der Schopenhauerschen Medaille, und Nietzsche liest dieses Buch, nachdem er Schopenhauer für sich entdeckt hat, daher ist es auch sehr sinnvoll, dem nachzugehen, ob das nicht der Einfluss war. Mir hat ein Zitat gefehlt, was ich denke doch sehr prägnant ist für Nietzsche. In der Moral handelt der Mensch als Individuum, nicht als Individuum. Ich denke, das ist so eine der Kernaussagen, das habe ich etwas vermisst in deinem Vortrag. Und ich denke, das bringt das auf den Punkt, wo eigentlich sich diese Kritik ausdrückt. Du hast den Verbrecher angesprochen als letzten Punkt. Ich denke, man muss den Verbrecher in erster Linie als Empörer sehen. Ich glaube, es gibt diese Traditionslinie, literarisch-philosophisch, dass der Verbrecher der Empörer ist, das Individuum, was sich gegen die übergeordnete Instanz zur Wehr setzt. Ich denke, wir finden das explizit auch im Zarathustra, der die Tafeln zerbricht und damit zum Verbrecher wird, der die Moral zerbricht. Wir finden das bei Stirner, der Verbrecher als Empörer, und vielleicht auch ein bisschen bei Dostojewski in den Dämonen, wo einfach die Kritik dazugehört zum Verbrechertum. Es gibt einen Aufsatz von dem niederländischen Provo van Dijn, der 1966 einen Aufsatz geschrieben hat, wo er Stirner und Desart vergleicht und explizit halt diesen Verbrecherbegriff als Gemeinsamkeit herausarbeitet und unter dem Aspekt liest. Das erstmal so mal anmerken. Also, für den ersten Beitrag danke ich dir. Ich bin wie gesagt kein Stirner-Spezialist, also ich habe mir das halt schnell alles einmal zusammengesucht. Das Zweite, was ich sagen wollte, dass das Zitat gefehlt hat, ich habe genug Zitate gebracht, verstehst du? Aber das war etwas, wo ich gesagt habe, wenn man es einmal gutwillig auffasst, ist der Ausgangspunkt der beiden, dass es stört die Unterordnung. Man kann es natürlich auch böswillig auffassen und sagen, es hat von Anfang an diese zwei Geteiltheit des Individuums sie gestört. Aber dann hätte ich den ganzen Vortrag anders aufbauen müssen. Okay. Deswegen habe ich dieses durchaus richtige Zitat und wichtige nicht eingebaut. Was war das Dritte, was du gesagt hast? Der Verbrecher ist Empörer. Ja, das ist eben genau, der Verbrecher wird als etwas besprochen, was er nicht ist. Es ist eine idealisierte Person, die genau deswegen stilisiert wird zum Vorbild des Egoisten. Also, da nehme ich nichts zurück von dem, was ich gesagt habe. Es ist nicht das Motiv der Leute, die Verbrechen begehen, weder des Ladendiebes noch des Eifersuchtsmörders, dass er sagt, ich will das Gesetz brechen. Das ist eine Idealisierung der Philosophen. Bitte. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo die Beate Kramer was dazu sagen könnte. Ja, also ich bin da auch ein bisschen mit deiner Meinung. Den Verbrecher als Kohlhaas zu sehen, als Empörer, ist eine Möglichkeit eine. Aber dass der Verbrecher nur deswegen Verbrecher ist, weil er ein Gesetz brechen will, weil es ihm darum geht, das ist überhaupt nicht Stirners Anliegen. Stirners Anliegen ist es zu sagen, dass der Verbrecher an die äußerste Grenze des Möglichen eigentlich geht. Er wird auch nicht idealisiert, sondern der Verbrecher ist sozusagen ein Prototyp desjenigen, der sich etwas nimmt und auch mit Gewalt nimmt. Dem stimmt sich, da sagt Stirner aber nicht notwendigerweise, das findet er ganz toll. Das habe ich aber auch nicht behauptet. Das idealisiert, Moment, nur dass wir das verstehen, idealisiert meine ich nicht, dass das positiv gewertet wird. Mit idealisiert meine ich nicht der Realität entsprechend. Er hat auch keine Idee vom Verbrecher. Ich wollte auch noch ein paar Anmerkungen machen. Also ich finde, der Grundarbeiter ist so, was die drei Moralkonstrukte, die du genannt hast, betrifft. Das ist der, die Grundlage ist zur Rückdenkung des Eigennutzes. In Schopenhauer stimme ich auch zu, der Mensch kann entsagen, deswegen die einzige Ethik, die es gibt, ist eine Mitleidsethik. Das ist seine Konsequenz, bin ich auch mit einverstanden. Dann fand ich schon an, schwierig zu werden, wenn zumindest für Stirner, für Nietzsche kann ich wiederum sagen, ich bin jetzt was. Aber dann zu sagen, Stirner, das Ziel des gesamten Werkes sei es, zu behaupten, jeder habe Bedürfnisse und diese Bedürfnisse müsse er ausleben können, wenn er wolle. Das geht fehl. Das geht als Stirner-Interpretation völlig fehl. Genauso fehl geht es zu sagen, ich habe meine Sache auf nichts gestellt, das ich bei dieser Geschichte zu betonen, sondern wesentlich ist, es geht um die Sache und um das Nichts. Wenn ich sage, ich habe meine Sache auf nichts gestellt, mein Stirner nichts anderes, es gibt keine Voraussetzung. Weder für das menschliche Denken oder für das, was wir denken, weder gibt es ein Sittengesetz, noch gibt es eine Vernunft, noch gibt es einen Weltgeist, der irgendwo in der Weltgeschichte rumvorwerfen, dass es konkret gehen kann, konkret gegen Hegel. Daher hat er seine Sache auf nichts gestellt. Es geht nicht um dieses Ich. Der Stirner ist mit Sicherheit radikaler als Hegel. Und ich würde dir da ohne weiteres zustimmen, natürlich muss man sich mit dem Ich nicht aufhalten. Das ist auch bei Stirner kein Ballon. Sondern es ist schlicht und ergreifend sozusagen der Nukleus, das Winzigste, was es überhaupt geben kann, wie beim Descartes das Cogito, wo ich anfangen kann. Und weil es ist kein aufgeblasenes Ego im Sinne eines Egoisten, der durch die Welt geht, hey, Rambo, hier bin ich und los, das ist es nicht. Das soll ich sagen. Das ist es geworden. Das ist es auch durch Fehlinterpretation. Maurice, wolltest du noch unmittelbar dazu Position beziehen? Nein, ich denke... Du hast angesetzt zum Reden. Ich denke, das ist jetzt ausgedrückt. Ich wollte da etwas zu Nietzsche sagen, den ich selbst gerne auch gelesen habe und so, und das habe ich ein bisschen anders verstanden. Nietzsche hat zwei Bücher geschrieben, in denen für mich eigentlich klar wird, worauf es ihm ankommt. Das eine war die Genealogie der Moral. Und in dieser Genealogie hat er die Morallänge der Philosophie als Herrschafts- und Sklavenmoral identifiziert und sie als dann verworfen. Und das, was er dann konzipiert hat, kommt in Jenseits von Gut und Böse zum Ausdruck. Und zwar, das ist aber vorher geschrieben. Das ist das Komische, das verstehe ich nicht, weil eigentlich, oder er hat vorher diese Absicht gehabt und hat dann hinten nach die Analyse geschickt, kann schon sein. Wie auch immer, es ist richtig, das ist ganz seltsam bei Nietzsche. In meinem Verständnis müsste es umgekehrt sein. Jedenfalls jenseits von Gut und Böse ist eine Welt ohne jede Moral, die ohne Herrschafts- und Sklavenmoral jedenfalls auskommt. Was dann die Grundlage ist, ist wahrscheinlich nur, jenseits von Gut und Böse ist eine freie Vereinbarung, sonst nichts. Nicht einmal die. Da steht, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Ich habe einen Moment. Meiner Ansicht nach gemeinsam ist aus der Philosophie von diesen beiden herausgenommen. Jetzt kann man sozusagen nicht, ich will nur sagen, um die Diskussion nicht in die falsche Richtung laufen zu lassen, jetzt kann man nicht sagen, das fehlt mir noch und das hätte hineingehört und das Buch ist nicht besprochen und da steht doch auch noch was dazu, das bringt es nicht. Ich konnte nicht die ganze Philosophie dabei. Nein, nur im Sinne einer gewissen geistigen Fokussierung oder Disziplin wollte ich das nur mal sagen. Das Zitat, was ich gebracht habe, war gerade über die blonden Rassen und das Raubtier, war aus der Genealogie der Moral, das ist ein sehr bekanntes Zitat von Nietzsche, und dem Nietzsches Einschluss ist nicht die freie Vereinbarung, auch nicht im Jenseits von Gut und Böse, sondern eine Herrenmoral einzusetzen. Das ist seine Umwertung aller Werte. Das weiß ich, also da war ich nicht so sicher, sondern eben die Ablehnung beider. Ich glaube nicht, dass Nietzsche so. Das ist sozusagen eine Interpretationsfrage, aber du siehst schon, es hat schon eine Schwäche, wenn du sagst, ich hätte, wenn ich der Nietzsche gewesen wäre, die Bücher in der umgekehrten Reihenfolge geschrieben. Also da ist irgendwie sozusagen. Du schwingst dich sozusagen über den Professor rauf, der den Nietzsche sagt, so Aufbau ist falsch beim Aufsatz. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es mutet etwas befremdlich an. Ja, schon mag es sein. Darf ich das Wort weitergehen und den Herrn Rauch. Ja, man könnte irgendwie den Nietzsche neu schreiben, man könnte zur Genealogie der Moral neu schreiben, nur mit einem anderen Autorennamen. Der Borges berichtet ja auch über jemanden, der den Don Quixote neu schrieb. Genau so wie den Alten, mit einem anderen Namen. Meine Frage wäre ja die, gibt es vielleicht irgendwie auch so etwas wie ein kynisches Element, und so gerade mit dem Beginn irgendwie der zweiten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein kynisches Element, bitte. Kynismus. Kyniker. Kynismus mit C. Bei Stirnes oder Nietzsche oder bei beiden? Ja, weil die zweite unzeitgemäße Betrachtung beginnt ja wohl mit dieser Ich habe aber auch nicht im Kopf, womit die zweite unzeitgemäße, also sind alle offenbar belesener als ich. Beantwortet. Zweitens, mir gefiel in dieser Stelle diese Zitierung über Stoell sehr gut. Und zwar in den Vereinigten Staaten, also in Nordamerika. Ist es wirklich so, dass jedes Duell nur über die Ehre vermittelt ist? Oder kann es nicht etwas sein, was Stirner auch anspricht, nämlich der Zusammenprall mit einem anderen Ich? Ja, das kann man so sehen, dass dieser Zusammenprall auch sehr heftig ausfällt. Ne? Aber man muss ja nicht nach Amerika gehen. Es gibt ja ein Standardwerk der österreichischen Literatur, da geht es genau um das, der Leutnant Gustl. Also, ob den der Stirner gelesen hat, bin aber auch nein, aber dass bei einem Duell um die Ehre geht und um sonst nichts, das ist irgendwie nicht etwas, was man jetzt mühsam beweisen müsste. Das ist also das Sinn und Zweck von der Sache. Stirner war auch bestimmt niemand, der in irgendeiner Art und Weise, auch wenn Herr Lasker das so möchte, in der Tat ein Kostverächter gewesen wäre oder ein Asket oder sonst irgendwas oder ein Verzichter. Also bei Leib und bei. Aber was hat das jetzt mit dem Lasker zu tun? Das verstehe ich nicht. Ja, der Lasker, der hat die Interpretation, aber das ist jetzt egal. Meine Interpretation war nicht die. Hat er auch des Verzichtübenden. Und er wendet es natürlich positiv, also des Verzichtübenden, der, wie du es argumentiert hast, der sozusagen im Grunde bei derselben Moral angekommen ist, letztendlich, von der er eigentlich weg wollte. Und das war ja so im Grunde der Thema, das stimmt zumindest bei Nietzsche, ich bin, gesagt, bin kein Nietzscheaner, aber für Stirner stimmt das mit Sicherheit nicht. Noch einmal, ich habe darauf hingewiesen, Sie leben das ja nicht. Das lässt sich auch gar nicht leben, das Beharren auf den Egoismus, sondern sie propagieren es. Nein. Das heißt überhaupt nicht, dass die keine Lebemänner gewesen wären oder Gewalttäter. Das mag sein, wenigstens originell, aber noch einmal, das wird nur das Scheiden. Ich habe nicht vorgeworfen den beiden, dass sie für Verzicht plädieren, sondern dass sie auch den Verzicht für gut halten, wenn er selbst gewählt ist. Damit kommt er wieder hinein. Also in dem Sinne kommen Sie wieder zu dem Punkt, was eigentlich der Kritikpunkt war. Dass wenn das selbst gewählt ist, wenn man sich, ich sage, das ist das, was ich will, das habe ich mir selbst gesetzt, dann ist jeder Inhalt genauso gut. Das ist für das Bestimmen natürlich der Fall, dass er sagt, das ist für sich. Noch einmal. Vielleicht ein Hinweis dazu, dieses Moment des Nichts zu wollen, ja, das taucht ja bereits bei Schopenhauer auf. Man reduziert sein Leiden an der Welt, dem einfach nichts will. Ja. Kann das sein, dass Stirner und Nietzsche beide da auf Schopenhauer zurückgegriffen haben? Der Nietzsche war ein großer Schopenhauer-Fan und ein großer Hegel-Gegner, hat sich aber dann auf seine alten Tage auch da sehr distanziert vom Schopenhauer. Und vom Stirner und Schopenhauer, da musst du die Beate fragen, die weiß das sicher. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich kann auch sagen, ich finde nichts in dem Augenblick des höchsten Glücks, im Augenblick der Eudaimonia, um nochmal vielleicht die alten Griechen. Was ist das? Was ist das? Die alten Griechen nochmal zu zitieren. Im Augenblick des höchsten Glücks kann ich sagen, ich will nichts, dann heißt aber nicht, dass ich verzichte. Okay. Ja, das heißt es nicht. Ich kann vielleicht mal nichts wollen, das kann aber in 5 Minuten schon anders sein. Ja, also das ist nicht eine, darf man nicht interpretieren als eine generelle Grundhaltung. Das ist nicht der Diogenes. Aber das ist noch einmal das, Beate, was ich dir sage, das ist etwas, wo du absichtlich mich missverstehst. Ich habe nicht gesagt, sie plädieren für Verzicht, sondern sie plädieren dafür, dass alles, was selbst gewählt ist, sowohl das Nehmen wie das Verzichten, dadurch, dass es selbst gewählt ist, berechtigt ist. Und das heißt nicht, dass ich gesagt habe, die beiden tun eine Verzichtsmoral predigen, sondern dieser Kult, die sich, das wollte ich nur mal... Schön, Klarheit. Ja. Was mir aufgefallen ist, du hast den Eduard von Hartmann erwähnt, ganz am Beginn. Hartmann kommt von Schopenhauer, dürfte da wesentlich beeinflusst gewesen sein, und Nietzsche auch. Also mich persönlich hat es jetzt erstaunt, dass da offenbar große Divergenzen bestanden haben zwischen diesen beiden. Familienkriege. Dann muss ich dich korrigieren. Das war der Nikolai Hartmann wahrscheinlich. Der Eduard von Hartmann, ist ein Realist gewesen, hat geschrieben, die Grundlegung des transzendentalen Realismus, und war ein Gegner, ein dezidierter Gegner von Kant. Also das heißt, der hat eigentlich den Realismus vorbereitet in einer neuen Fassung, in einer nominalistischen Fassung. Was ist der Realismus? Der Realismus, ja, das ist ein Wirklichkeitsstandpunkt, nicht, wonach die Dinge auch so sind, wie ich sie sehe. Ne? Das heißt, es ist eine Annahme, die getroffen wird. Und diese Annahme war damals sehr stark in Zweifel, erkenntnistheoretisch, durch die Arbeiten von Kant und Hegel und auch Schelling und so. Schelling hat dann schon wieder einen Parallelismus eingeführt. Oder? Es geht um Friedrich Wilhelm Josef Schelling, 1775 bis 1854, einen deutschen Philosophen und Studienkollegen von Hegel und Hölderlin. Er versucht, die Wissenschaft und Religion zu vereinen auf einer mystischen Ebene, die weder mit herkömmlicher Religion noch mit Naturwissenschaft irgendetwas zu tun hat. In der Schelling-Rezeption herrscht, aus Mangel an Alternativen, die Ansicht, dass sein Freiheitsbegriff das einzig Kontinuierliche seiner Philosophie ist. Diese Arbeiten waren sehr in Zweifel, und Eduard von Hartmann hat nach Entschuldigung. Nein, nur nicht irgendwelche Leute, die eh niemand kennt, dann noch zitieren. Ja, na gut, dir glaube ich es und dem Martin glaube ich es auch, dass ihr habt alles gelesen, was es gibt, aber es ist nicht, wirklich hilfreich für den Rest des Auditoriums. Nur, dass Eduard von Hartmann eben nicht aus der idealistischen Tradition kommt, sondern von den Realisten. Aber dieser Schopenhauer-Einfluss stimmt. Aber der Schopenhauerische Einfluss ist mir jedenfalls keiner bekannt in seiner Biografie. Also Gott, wir werden das bei Ihnen nachlesen. Das würde mich Wikipedia. Wikipedia habe ich nämlich genau das gefunden, die Verwechslung mit Nikolai Hartmann. Der war allerdings in die Richtung mit Nikolai Hartmann. Ja. Frage, ist es zulässig, Nietzsche und Stirner da gewissermaßen auf einer Ebene abzuhandeln? Beide sind zwar Individualisten, aber es gibt auch ganz erhebliche Unterschiede zwischen diesen aristokratischen Individualisten, Nietzsche, und dem eher egalitären Individualisten, Stirner. Ja. Bei Nietzsche findet man durchaus auch viel mehr moralische Anklänge. Also er hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie der Mensch sich entwickeln soll, soll Stärke entwickeln. Ja. Oder dieses Bild des heroischen Ausnahmemenschen, das kommt ja alles bei Stirner gar nicht vor, oder? Das ist schon richtig. Beim Nietzsche halt auch besonders auffällig, dass er immer von den Starken und Kräftigen schreibt und dauernd in seinen Briefen jammert, was ihm wieder alles wehtut. Also das ist so ein bisschen, hätten wir doch und wären wir doch. So ein bisschen kommt mir das vor. Ja, wie gesagt, also ich wollte sie auch nicht jetzt in dem Sinne in einen Topf werfen. Ich sage auch nicht, dass der eine vom anderen alles abgeschrieben hat, wie der Hartmann. Ja? Aber ich wollte eben diesen gemeinsamen Zug der Moralkritik, die sich dann wieder in eine gewisse, in meinen Augen, die Beate wird mir sicher widersprechen, in einer gewissen Leere mündet. Und auch das Landen bei Hobbes, habe ich das richtig verstanden? Naja, genau das Gegenbild zu diesem moralphilosophischen oder das Übernehmen dieses moralphilosophischen negativen Menschenbildes, das ist ja etwas, was heute in dem ganzen Diskurs auch ist. Die Leute sind ja dumm und die Leute sind ja schlecht und man kann doch nicht alles lassen, und dieses Menschenbild, dass jeder eigentlich der Feind ist, das durchzieht ja die kleinsten, das ist ein Alltag der Menschen. Immer wenn ich irgendwas mache, irgendwo hinfahre oder so, sonst fürchtest du dich nicht. Oder ich weiß nicht, an der Nacht allein nach Hause gehe oder immer wieder Leute sagen, wovor soll ich mich fürchten, bitte? Aber jeder nimmt an, überall lauert der Feind. Deshalb den fast 92 Sterner und Nietzsche verstehe ich als ganz. Also das ist der Ball, um Omnium beim Raum ist, wenn es bei Stirner nun ganz bestimmt nicht gibt. Also das sind Gedanken, die man im Einzigen sein eigenes absolut nicht findet, dass wenn im Gegenteil dass Stirner suchen, was er den Leuten, wenn er überhaupt irgendetwas empfiehlt, dann empfiehlt er den Zusammenschluss in einem sozusagen freien Verein. Das heißt, in einer Vereinigung von Leuten, die sich gegeneinander unterstützen und helfen. Und ganz im Gegenteil, eben ganz anti-Hobbs. Das verstehe ich. Da hast du recht, da muss ich dir recht geben. Ja, ja, das ist, also, das ist eine Verlängerung, die macht der Nietzsche und der Stirner nicht. Also mein Vorwurf war die Inhaltsleerheit dieses Egoismus und nichts. Das ist ja, auch das Wort Egoismus ist ja schon wieder inhaltlich geführt. Das macht der Stirner ja gar nicht. Er will ja Sprachen so weit weg, dass er sein Ich sozusagen gar kein Name, dass er das entblößt hat, dass sozusagen nichts mehr da ist und man von da aus jeder, der über sich Ich sagt und mehr nicht, mit anderen in Kontakt tritt und sozusagen sich gegenseitig nützt und unterstützt. Das ist das, was Stirner schreibt und nichts anderes. Deswegen, ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Ich glaube an nichts. Ich fange hier, da, wo ich jetzt bin, an. Und wenn das alle tun, dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Siehst du? Genau. Martin Buber, richtig, ja. Es handelt sich um den österreichisch-jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber, 1878 bis 1965, der in seinem philosophischen Hauptwerk Ich und Du, erschienen 1923, den Dialog zwischen Gleichgestellten als Prinzip des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit begreift. Bitte, Maurice. Also mal zwei Anmerkungen. Einerseits finde ich es immer problematisch, wenn man von Egoismus jetzt in dem Kontext spricht, ohne den begriffsgeschichtlichen Hintergrund zu kennen. Der Begriff Egoismus ist lange Zeit im deutschsprachigen Raum das Äquivalent zu Individualismus gewesen. Der Begriff Individualismus ist erst um 1820 in frühsozialistischen Kreisen aufgetaucht. Bis dato hat man Egoismus gleichgesetzt mit Individualismus. Individualismus, ja? Ja. Du tust ein Stück rauskürzen und ich wollte das nur... Damit haben wir die Situation, dass der Begriff Egoismus, wenn man ihn bei Stirner liest, auch immer damit abgleichen muss, ob jetzt Egoismus im normalen Gebrauch, also im normalen Sprachgebrauch verwendet wird oder als Individualismus, denke ich, das ist erstmal schon eine Sache, die man dabei immer mitbedenken muss. Zum anderen zu deiner Frage, ich finde diesen aristokratischen Idealismus eine oberflächliche Lesart bei Nietzsche. Sicherlich hat er aber dieses Ideal vom Aristokraten vor Augen, hat sich selbst als Abkömmling eines polnischen Adelsgeschlechtes gesehen. Aber ich denke, dieses Ideal ist viel stärker an eine innere Kraft gebunden. Und dass ich denke, wenn man es abstrahiert, dass es doch ein Ideal ist, ähnlich wie bei Stirner, nur dass Nietzsche halt ganz klar sagt, zum eigenen Ich vorzudringen, erfordert eine gewisse innere Stärke, das ertragen zu können. Ich denke, es hat gar nicht mal so ein aristokratisches Element, wenn man es unter dem Aspekt liest, wie es halt in seiner Stilisierung über das Griechentum immer wieder zum Ausdruck kommt. Es ist eine wohlwollende Interpretation, das ist auch sicher auch zulässig, aber seine Befürwortung des Krieges, dieser philosophische Bellizismus, der Wille zur Macht, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber da kommt es ganz besonders drastisch hervor. Aber bitte, also ich neige da eher, die Dinge bei Nietzsche kritischer zu sehen. Gerade, bitte. Ja, zum Egoismus noch ein Wort. Kant hat ja auch Egoismus unterschieden, wenn ich mich richtig erinnere, in einen logischen, einen ästhetischen und einen moralischen. Das soll dann wirklich irgendwo noch in den Text einen metaphysischen Egoismus geben, was immer das sein mag. Gebraucht wurde das Wort Egoismus eigentlich anstelle oder analog zu Solipsismus. Also dieser logische Egoismus, den Kant meint, ist der, das, was ich für wahr halte, ist wahr. Der ästhetische, der, was mir gefällt, das ist absolut schön. Ja, ich bin das Maß aller Dinge, steht da drinnen. Und beim Moralischen schreibt er eben sehr wohl, dass die Mittel, die den Eigennutz als das höchste Ziel, das höchste Gut propagieren. Und an anderer Stelle, was der Mensch von sich aus will, das braucht man ja nicht vorzuschreiben, dass er das anstreben solle. Deshalb ist für Kant auch der ganze Eigennutz hinfällig natürlich. Ne? Aber das zum Begriff des Egoismus heutzutage unterscheidet man auch zwischen so einem quasi-logischen Egoismus, eigentlich deskriptiv würde ich ihn nennen. Das heißt, man sagt, der Mensch ist egoistisch, er schaut auf den eigenen Nutzen. Ne? Das ist eine Beschreibung des Menschen, Anthropologie. Oder den psychologischen, wo unterstellt wird, dass der Mensch immer aus der Grund seiner Bedürfnisse, Erregungen oder sonst irgendwas egoistisch ist. Er ist es ganz einfach. Und dann natürlich den normativen, ethischen Egoismus, in dem wieder versucht wird, nahezulegen, ja, schau doch auf sich und auf dich selbst. Also diese Egoismus-Variante gilt. Ne? Diese erste Variante, also so ein quasi logischer Egoismus, der steht bei Hobbes drin. Ne? Um zu versuchen, aus diesem Umstand, der Mensch will leben, der Mensch hat Angst vor Vernichtung, der Mensch hat streng nach Selbsterhalt, ja, deduziert Hobbes dann den Staat als großen, ja, ja. Also dazu den Formen des Egoismus Beistand. Schön, Axel, habe ich dich übersehen, hast du aufgezeigt? Es gibt Gesetze, das Beispiel noch bei Stirner. Man muss auch immer sehen, dass es nicht ja selbst eine Abstraktion ist, die man nicht so einfach überwindet, also nicht nur ein empirisches Ich, das da ist, sondern auch. Kannst du ein bisschen lauter reden, bitte? Auch ein abstraktes Ich, ja. Und jetzt gibt es noch die Beispiele, wenn ich mich recht erinnere, wo Stirner dramatisch schreibt, dass ihm ein ausgerissen werden könnte oder der Stock einen der Atem. Und an der Stelle manchmal, Mensch, wie würde ich reagieren? Da ist man gerade über das abstrakte Ich hinaus, also man sieht, man ist nicht selber Stirner oder die Logik. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist eine Analogie zu dem Duellbeispiel. Ich nehme nicht an, dass er das ernst gemeint hat. Das ist vielleicht zynisch gemeint. Zynisch. Ja. Genau. Naja, dieser Gegensatz abstrakte Sich, empirische Sich. Mir fällt dazu noch eine Ergänzung zu Beate Kramer. Wahrscheinlich steckt da noch etwas mehr an Empfehlungen im Einzigen zum Eigentum, etwas sein Ich zu entwickeln, ja. Beispielsweise. Ja. Alles, was drin steht über Bildung, über Wissenschaft, die man betreiben soll, über die Vernunft, mit der ich, wenn es nachdenken kann, wenn es meine eigene Vernunft ist und mit der ich auch nachdenken da soll, sagt er nicht. Aber das ist meine Vernunft, mit der ich denke. Da steckt eine ganze Menge an Entwicklungspotenzial dieses X drin. Die Mathematik hält er überhaupt für die größte Wissenschaft, die es geben kann, das muss man dazu sagen, für alle Mathematiker ja umsonst. Also das ist, wenn man das nur wirklich in der Oberfläche liest, da redet einer an Egoismus, in welcher Form auch immer, runter und auf allen Seiten, das passt nicht. Da kriegt man ihn unrecht. Auch ergänzend dazu, da folgen wir jetzt etwa ein. Es gibt ein Reklamheftel, ein kleines, wo der Christoph Meckel die Geschichte des Pinocchio neu erzählt. Ja. Pinocchio kennen Sie alle von Caro Coyote, die Holzpuppe, die sich da auf Wanderschaft begibt und alle möglichen Abenteuer besteht, einer guten Fee begegnet und von der Fee versprochen bekommt, wenn du diese Dinge erfüllst, also nicht lügst, nicht faul bist, arbeitsam bist, ja, also alles, was sozusagen ein gutes Menschenkind erfüllen muss, dann wirst du ein richtiger Menschenjunge. Also du kannst von der Holzpuppe zu einem richtigen Menschenjungen werden. Ne? Und bei Collodi ist ja das als Erziehungsroman angelegt. Also die Holzpuppe legt sich alle Eigenschaften zu, um halt ein richtiger Junge zu werden, wird es dann letztlich auch. Und Christoph Meckel schreibt diese Geschichte weiter, nämlich in dem Sinn, dass Pinocchio als Menschenjunge unglücklich ist. Ja? Also er verhandelt sich zum Schluss wie eine Holzpuppe, weil sein eigentliches Ich ist die Holzpuppe und kein Menschenjunge aus Fleisch und Blut. Ja? Und ich glaube, das ist irgendwie auch in dem Zusammenhang zu sehen, mit der Empfehlung, Ich zu entwickeln. Ja? Ja. Wenn man Holzpuppe ist, ist man und man ist nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja? Ja, beziehungsweise, es ist ja eine komische Sache, auch die Menschwerdung über die Moral zu bewerkstelligen. Also nicht gerade wie die Beate sagt über Wissenschaft, sondern darüber, dass man alle moralischen Tugenden sich zulegt, dann ist man ein Mensch. Ne? Da muss ich auch sagen, dann wieder Wolfspuppe. Ich würde sagen, genau das will ich nicht. Aber wenn zu meiner Menschwerdung gehört, dass ich meinen eigenen Verstand benutze, wenn zu meiner Menschwerdung gehört, dass ich Mathematik lerne, wenn das dazu gehört, dann würde er sagen, ja, das ist schon mal eine Möglichkeit, wenn ich das so will, dann mache ich das. Also er schreibt eben nicht, du sollst. Es ist keine deontologische. Das es gibt keinen Telos. Aber man kann. Lauter bitte. Ist die Menschwerdung eine Überschreitung, eine Geburtsüberschreitung? sozusagen, also leider. Der Sündenfall, ich bin Mensch geworden, weil ich Gottes Gebot wieder nicht gehorcht habe. Das dafür schleppe ich natürlich meine Ursünde immer mit mir rum, das ist mein eigenes Weg. Aber die Menschwerdung ist dadurch erfolgt, indem ich sozusagen mich amoralisch verhalten habe, mir angemaßt habe, Gott zu sein, nämlich unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Das ist die Wege. Oder den Geboten nicht befolgt? Nee, es ist die erste Form der Erkenntnis, ist die, in der Lage zu sein. Ist natürlich selbst Gott zu werden. Das ist genau die These. Gut, die Zeit schreitet schon wieder voran. Noch eine Wortmeldung. Ich wollte nur anmerken, zum Egoismusbegriff. Dass ich es einigermaßen bedauerlich finde, dass der immer im Gegensatz steht zum Altruismus oder dass das immer irgendwie, also der Egoismus gegen das Gemeinwohl ausgespielt wird, weil ich glaube, es gibt eben sowas, oder fehlt halt die Begrifflichkeit, wie etwas, was sowohl als auch, also so eine klassische Win-Win-Situation ist. Ja, genau. Was ich für mich tue, was aber auch für den anderen ist. Ne? Und das wäre das Schönste, weil das weder der Egoismus noch der Altruismus da irgendwie eine Gemeinsamkeit finden. Ne? Das ist eigentlich unversöhnlich entgegengesetzt. Ne? Ja, aber das ist, weil die ganze Begrifflichkeit auf diesem Gebiet von der Konkurrenzgesellschaft geprägt ist. Ja, aber das ist die Grundlage. Das andere ist das Gegensatz. Ne? Ein reiner Altruismus, wo ich Selbstaufgabe geht. Es ist auch der ganze Kapitalismus nicht glückbringend. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo das Glückbringen nicht der Zweck ist. Das ist doch immer komisch zu sagen, aber es sollte doch. Und es wäre doch.